Servus Sebastian. Salut Tim. Du musst schon weitermachen, wenn ja, du mich begrüße. Ja, das, tut mir leid. Ich habe bloß gerade aufgefallen, dass das sehr cooler gewesen wäre, wenn mein Name auch mit S anfängt, weil so ist das mit der Alliteration, hat das irgendwie nicht so ganz funktioniert. Aber was soll's? Herzlich willkommen. Ja, ich muss mal mit deiner Mutter sprechen. Ja. Herzlich willkommen zu dieser Folge Soundtrack Check. Mit einem etwas ungewöhnlichen Thema diesmal. Und zwar ist unser Thema in dieser Folge Filme mit S. Was ein ganz absurdes Thema ist. Warum haben wir das gewählt? Wer weiß, vielleicht finden wir es später noch heraus. Teaser. Ich komme gerade vor, wie in so einer GZSZ-Folge, wo so ein richtig schlechter Schauspieler versucht, gerade den Text aufzusagen oder so. Wer weiß, vielleicht finden wir es ja noch heraus. Lass uns sehen, was hinter dieser Tür steckt. Für die Metapher hättest du jetzt natürlich eine andere Serie nehmen müssen in unserer Fanbase, aber was soll's? Tut mir leid, sonst kenne ich ja nicht so schlechte Serien. Das ist die schlechteste Serie, die mir eingefallen ist. Ich meine, in der Gruppe reden doch ständig alle über alles, was zählt. Ja, okay, stimmt, ja. Ja. Beim nächsten Mal, wenn ich über schlechte Serien da spreche. Hatte ich die Rolle meines Lebens gerade, genau, ja. es ist ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was können wir denn sagen über unser Thema? Nicht allzu viel, oder? Wir haben halt Filme, die mit S anfangen. Naja, da gibt es ja einige. Ja, ne? Zum Beispiel Star Wars und Star Trek. Oder und Shutter Island zum Beispiel. Ja, Shutter Island. Schindlers Liste. Sind alle nicht dabei heute hier. Superbad. Ja. Ich könnte ewig so weit haben. Was auch? Ich vielleicht nicht ewig, aber auf jeden Fall die nächsten Minuten. Aber ja. Was auch? Nein, tut mir leid. Ich habe bloß gerade wieder eine Überleitung gewittert. Wie so ein. Und dann bin ich. Habe ich mich sofort drauf gestürzt, bevor sie weg ist. Was ja auch mit S anfängt, ist unsere Kategorie. Stimmt's, Tim? Wollte ich sagen. Wow, ja. nicht schlecht. Ich denke mal, vielleicht können wir die einfach benutzen, um dann das Thema vorzustellen. Denn ich habe gehört, wir haben eine Frage eingeschickt bekommen. Ja, richtig. Wir haben die Rubrik ja vor. Ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge von unserem Podcast ins Leben gerufen. Und bislang ist die Ausbeute ja, ich nenne es mal überschaubar. Aber ab und zu trudelt doch mal eine Frage rein. Und auch wird für diese Folge ist wieder eine Frage reingetrudelt. Ja, und da bin ich mal gespannt, ob du die beantworten kannst, Tim. Ja, sicherlich. Oh, sehr selbstbewusst. Selbstbewusst, wie ja, ist? Sicherlich. Wie es. hier kommt die Frage. Genau, dann lies die doch mal vor, Sebastian. Hey Tim, ich werde in meinem Freundeskreis immer ein bisschen ausgelacht, weil ich mich nicht so gut mit Filmen auskenne und mit Serien eigentlich auch nicht. Und naja, auf jeden Fall wollte ich gerne von dir wissen, was ist denn deine Top 5 Filme, die man gesehen haben muss? Ach du meine Güte. Das hat jetzt aber nichts mit dem S zu tun. Und Sebastian, was ist mit deiner Stimme los? Ja, sorry, ich bin irgendwie nochmal zurück durch den Stimmbruch irgendwie. Ich habe das Gefühl, ich hatte gerade irgendwie so einen leichten Frosch im Hals. Oder war das doch vielleicht etwas anderes? Oder jemand anderes? Meinst du? Ja, die Fragestellerin Saskia, die hat ja schon mal eine Frage eingeschickt. Es ist heute live hier und bist du... Echt, das ist Saskia? Das ist Saskia. Boah, willst du das denn wissen? Hallo? Habe ich doch Hallo? Sofort erkannt. Sie hat ja eine Star-Stimme aus auch einem Podcast. Oh. Bist du alleine hier, Saskia? Nein, ich bin sächsisch und das ist das Meer. Juhu! Hallo, mein Name ist Mea. Hallo, Mea. Ja, wir sind Saskia und Maren vom Podcast Sächsisches Meer. Hi. Hi. Und Hallo. Worum geht es in eurem Podcast? Ich stelle euch diese Fragen hauptsächlich, damit ich überbrücken kann, bis mir 5 Filme einfallen, die man gesehen haben muss. Das ist okay. Du kannst vielleicht, wenn dir nicht 5 einfallen, könntest du auch auf 3 verkürzen, okay. Oder? Ja. Wenn du dich nicht auf 5 festlegen kannst. Mal schauen. Saskia, worum geht's in unserem Podcast? Erzähl doch mal. Unser Podcast ist eine Art Stadtlandfluss für die Ohren. Nur ohne Fluss. Und mit ganz vielen anderen Sachen. Ja, wie zum Beispiel Filme. Und Essen. Und Todesursachen. Und Peinlichkeiten. Okay, wir brauchen nicht alle Kategorien aufzählen. Weil sonst ich wollte gerade sagen, das sind die Kategorien, die ihr aufzählt. Also Essen, Filme, Todesursachen und Peinlichkeiten. Ja, unter anderem. Das ist eine kleine Auswahl. Ja. Eine kleine, feine Auswahl. Ja. Ja. Und da wir uns im Moment beim Buchstaben S befinden, dachten wir, wir machen ein Special, auch mit S, mit dem Soundtrack-Check-Podcast. Genau. Ihr hättet sehen müssen, was ich dabei gerade für eine Bewegung gemacht habe. Die Hände so, als ob ich so ein DJ gewesen wäre, habe ich so hin und her gewackelt. Okay. Denn Maren ist DJ. Ja, man nennt mich Mehr. DJ Mehr. Ist auch mein DJ-Name. Ja, und da, deshalb haben die hier von Soundtrack Check auch dieses seltsame, eigenwillige Thema Filme mit S, weil wir hier sind und da mitmachen wollen. Genau, ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr beiden bei uns mitmacht. Wir durften ja auch schon bei euch mitmachen und darf euch jetzt auch hier herzlich willkommen heißen bei uns. Vielen Dank. Hoffe, dass, gerne. Und ich hoffe, dass der Tim jetzt mittlerweile 3 oder 5 Filme ja, hat. Ja, es auf gar keinen Fall 4. Auf keinen Fall 4. Es ist halt wirklich eine sehr schwere Frage. Eine sehr schwere Frage. Okay. Weil so Filmempfehlungen so allgemein zu formulieren, ist immer ein bisschen schwierig, weil ich eigentlich lieber so gucke, okay, was mag man für Filme und sowas. Aber wenn ich jetzt überlegen müsste, okay, was sind Filme, wo ich glaube, dass man die gesehen haben sollte, wenn man irgendwie Interesse daran hat, so über Filme zu reden und sowas. Es geht hauptsächlich darum, nicht mehr gemobbt zu werden. Hauptsächlich nicht mehr gemobbt zu werden. Okay. Ja, da können wir dir auch nicht helfen. Tut mir leid. Das ist ja auch ein bisschen Selbsthilfegruppe. Selbst. Für Saskia jedenfalls. Ach so, das ja, war auch also, Selbsthilfegruppe. Wenn man nicht mehr gemobbt werden will von Leuten, die gerne Filme schauen, dann würde ich sagen, Filme, die man gesehen haben muss. Ich fange mal an mit was relativ Langweiligem und zwar mit Star Wars, dem ursprünglichen Star Wars von 1977, einfach weil der so ein Hardcore großen Einfluss auf alles hatte, was danach passiert ist. Das Problem ist, wenn man heute Star Wars guckt, weiß man wahrscheinlich schon vorher, was passiert. Selbst wenn man das nie vorher gesehen hat, einfach weil es überall parodiert wird und so weiter. Trotzdem, wenn man den nicht gesehen hat, wird man von Filmfans wahrscheinlich auch verdient gemobbt. Ist Star Wars jetzt der Film mit dem Vater? Nein, das ist Star Wars Episode 5. Aha. Ich meine den ursprünglichen Star Wars Film. Ja, Eine neue Hoffnung. Ja. Familien im Brennpunkt. Nein. Star Wars, Familien im Brennpunkt. Weiter geht es mit auch einem Film, der, glaube ich, einfach so einen hohen kulturellen Impact hatte und noch nicht so alt ist tatsächlich, und zwar Matrix. Der im Gegensatz zu sowas wie Fight Club einen hohen kulturellen Impact hatte, aber finde ich ja, es ist schwer zu sagen, aber es finde ich auch einfach als alleinstehendes Werk cooler und ist vor allem als Film geschrieben worden und keine Verfilmung. Visuell sehr beeindruckend für die Zeit, hat einfach fantastische Effekte, die man sich größtenteils auch heute noch angucken kann, selbst die paar computergenerierten. Also Nummer 2, Matrix. Und da muss ich jetzt überlegen, was mir noch so einfällt. Und dann packe ich auf Platz 3 zwei Empfehlungen noch. Dann habe ich nämlich nicht 4, sondern einen geteilten Platz 3. Das ist was ganz anderes. Ich lasse Casablanca weg. Den finde ich zwar fantastisch, weil es eine schöne Einstiegsdroge in alte Filme ist, weil der super gealtert ist und total Spaß macht zu gucken. Und da lasse ich mir auch nichts anderes erzählen von irgendwelchen Leuten hier. Die meinen, hören Sie Folge C des Sächsischen Meers. aber was ich wirklich auf Platz 3 empfehle, ist dann Guillermo del Toro's Pan's Labyrinth. Ein wunderschöner, düsterer, märchenhafter Film, der so magischen Realismus hat, spielt zur Zeit 30er, 40er Jahre, als Spanien halt auch faschistisch geprägt war. Und es geht um ein Mädchen, was in dieser grausamen Welt aufwächst. Ihre Mutter ist, um die Familie zu sichern, hat sie einen General geheiratet von dieser faschistischen Armee, der unfassbar brutal ist. Und um sie herum geht es halt um diesen Widerstand gegen das Regime und so weiter. Und weil ihre Welt so düster ist, flüchtet sie sich in eine Fantasiewelt, die aber auf eine halt verdrehte Art mindestens genauso düster ist. Und der Film lässt so ein bisschen offen, ob da das, was sie da sieht, wirklich passiert oder nur in ihrem Kopf passiert. Ja, Pans Labyrinth. Sehr schöner Film. Wenn man Spanisch kann, kann man eben Original gucken, ansonsten aber auch gerne in der deutschen Synchro, die ist gut. Ich hätte noch den Film Die Verurteilten anzumerken. Das stimmt. Der ist auch sehr, sehr empfehlenswert. Und wenn ihr dann Casablanca noch dabei nehmt, habt ihr nämlich dann auch die Top 5. Maren, ich habe 1 von 5. Und du? Ich habe 0 von 5. Ja, wir hatten eine tolle Folge mit uns. Naja, aber das ist doch schön. Ich meine, es ist ja furchtbar, wenn du jemanden fragst, was für Filme muss ich gesehen haben, damit ich nicht mehr gemobbt werde, und du hättest alle schon gesehen, dann wäre es ja unfassbar unhilfreich. Aber so, stimmt. Dann wäre nämlich der Grund für dein Mobbing ein anderer gewesen. Und das wollen wir ja nicht. So ist es berechtigt. Genau. Genau. Ja, würde ich jetzt, lassen wir einfach mal so. Ja, Saskia, ich kenne die Filme auch nicht und ich werde nicht gemobbt, also denk mal drüber nach. Okay. Sie kennt ja sogar einen. Aber ja, die schreibe ich mir jetzt alle gleich nochmal auf. Hör sie dir doch an, wenn der Podcast rauskommt. Oder das, genau. Dann haben wir noch eine weibliche Hörerin mehr. Ihr habt schon 90%. Da ist noch Luft nach oben, würde ich sagen. Wie ist eigentlich unser Verhältnis, Maren? Weißt du das? Ich habe gar keinen Freundschaftlich. Überblick. Aber ich glaube, es war relativ ausgeglichen. Ja. Ich überlege nur. Das heißt, wir werden belegen können, ob wir jetzt eure Hörerin zu uns rüberkriegen. Ach so, auch wenn die weiblichen Hörer quasi nach oben schnellen, dann hat der Crossover-Aspekt funktioniert. Dann haben wir sie abgeworben, ja. Oh, das macht mir jetzt richtig Lust. Wollen wir stattdessen einfach einen Statistik-Podcast aufnehmen? Auch nicht schlecht. Oh ja, gut. Wow. Das ist dann super spannend. Nicht spannend. Das ist dann schön. Schön eine Stunde über Excel-Tabellen sprechen, die Hörer nicht sehen können. Das eignet sich sehr gut für einen Podcast, würde ich sagen. Also wenn das nicht funktioniert, funktioniert nichts. Nein, wir geben uns Mühe. Genau, wir geben uns Mühe. Das ist das perfekte Stichwort, um die Überleitung zu kriegen zu den Tracks, denn es geht ja immer noch um Tracks von Filmen, Serien, Videospielen hier bei uns. Und da haben wir natürlich unsere Gäste auch gebeten, Tracks mitzubringen von Filmen mit S. Und wir ja die Gastgeber sind, würde ich jetzt einfach mal Tim bitten, den ersten Track, den er ausgesucht hat, vorzustellen. Oh, ich hatte so Angst, dass du jetzt sagst, ich soll anfangen, ne? Ich wollte nämlich, dass Tim anfängt. Ja, ich weiß das doch, deswegen habe ich dem Sehr Gastgeber gut. den Vortritt gelassen. Ja, Tim, schieß los. Genau, ich vermute mal, dass ihr den Film, aus dem ich was mitgebracht habe, alle nicht gesehen habt, weil der nicht so bekannt ist. Swiss Army Man ist das. Sag mal, wie kommst du auf sowas? Habe ich gesehen. Hast du gesehen? Ja, habe ich gesehen. Sehr schön. Ich hätte ihn fast gesehen. Aber dann ist sie eingeschlafen. Das ist ja schon sehr gut für eure Verhältnisse. Fast gesehen. Es liegt am Namen und am Schauspieler. Ah, ja stimmt. Genau. Swiss Army Man oder die deutsche Übersetzung wäre Schweizer Taschenmann. Schweizer Sackmessermann. Oder das. ist ein sehr skurriler Film. Mhm. Ich glaube aber, wir hören uns erstmal den Track an und dann können wir ja darüber sprechen, worum es in diesem Film geht. Der Track, den ich ausgesucht habe, genau, ist nämlich Montage aus Swiss Army Man. Aus dem Soundtrack, hat aber auch ein bisschen Text, den ihr auch in dem Video gleich nachlesen könnt. Für zu Hause, ihr und müsst euch das singen? Zusammen googeln. Machen wir Karaoke? Nein. Wir können es ja probieren. nein. Bis gleich. Ja, Timbo, auf jeden Fall ein sehr schöner Track, obwohl ich Lieder finde, die das Wort Montage so sehr zelebrieren wie das Lied, ein bisschen Respekt finde. Englisch. Ja, ah, okay. Nein, ist auf jeden Fall so richtig gute Laune-Lied, finde ich. Und man wippt die ganze Zeit mit und man kriegt direkt gute Laune. Ich weiß gar nicht, wo genau das gespielt wird. Ist das da, wo die quasi schon von der Insel runter sind? Nein, es wird während der Montage gespielt. Nee, war das ein was glaube ich ganz wichtig. Was? War das jetzt ein Witz mit der Montage? Nein, nein, das heißt so. Es also macht ihr Witze in eurem Podcast? Selten. Tim okay. Ab und zu. Genau, nee, es geht ja in diesem Film Swiss Army Man darum, dass dieser Typ auf einer einsamen Insel ist und eine Leiche angespült wird. Und diese Leiche hilft ihm, auf der Insel zurechtzukommen, aber halt nicht nur so spirituell, sondern tatsächlich, weil er es schafft, diese Leiche in allen möglichen Situationen zu benutzen, halt wie ein Schweizer Taschenmesser. Dieser Track läuft halt, während er das rausfindet, was er so alles mit dieser Leiche tun kann. Weswegen sie da stimmt. Zum Beispiel halt singen, we are using your body like it's a machine gun now. Our friendship is blossoming, let's eat the stuff we killed. Es ist ein sehr absurder Film irgendwie, was die da alles für Ideen haben, wie man den menschlichen Körper benutzen kann. Ja, red weiter, Tim. Als Werkzeug. ist schon absurd, aber macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Es ist einfach, ich habe mir vorhin noch mal diese Szene angeguckt, wo das halt so zusammengeschnitten wird in der Montage, was da alles passiert. Der hat halt einen ganz weirden Humor, dieser Film. Und die beiden Schauspieler, Paul Dano und Daniel Radcliffe, der die Leiche spielt, singen auch tatsächlich den Text in diesem Track aus dem Soundtrack. Ah. Sebastian, hast du etwa einen Musicalfilm geschaut? Nein, das ist kein okay. Musicalfilm, definitiv nicht. Also sie singen schon sehr viel. Aber halt aber das, immer offscreen. Ja. Genau, offscreen, das ist halt das Wichtige. Die stehen nicht auf einmal auf und tanzen da rum und fangen auf einmal an zu trällern, sondern das läuft halt im Hintergrund als Track. Also die singen da, glaube ich, nicht ein einziges Mal im Film onscreen. Wie finden denn unsere beiden Gäste das Stück? Erstmal die Frage, kennt ihr den Film? Wahrscheinlich nicht. Nein. Nein. Okay, wie findet ihr das Lied? Ich wollte was fragen. Das Lied wurde aber schon für den Film geschrieben, ne? Ja, ja. Es gibt ansonsten sehr viele Cover, die da in dem Soundtrack drin sind, wo die halt auch gesungen werden von den beiden. Zum Beispiel das Jurassic Park Theme. Leider singen sie nicht Dinosaurier, sondern nur na na na na na. Aber ja. Und Cotton Eye Joe okay. in einer sehr langsamen A Cappella-Version ist auch drin. Ja, ich fand das Lied cool. Mir hat es wirklich gut gefallen. Würde ich mir auch so jetzt abgesehen von einem Lied, von was laber ich? Abgesehen von einem Film würde ich mir das auch so anhören. Im Auto also, quasi, beim Autofahren so ein bisschen. Genau, ich finde, das ist auch so ein ganz gutes Lied. Es ist tatsächlich in meiner Autofahr-Playlist. Das ist sehr schön. Ja, genau. Wenn man lange Autobahn also fährt und kurz davor ist, müde zu werden, dann kann das nochmal für die letzte Stunde Energie geben. Ja, genau. Also ich finde, das ist jetzt so ein Lied, was auch so für sich alleine stehen kann. Also natürlich macht es im Zusammenhang mit dem Film wahrscheinlich Sinn, auch wenn ich den Film jetzt nicht kenne und die Szene nicht, in der es läuft. Aber das kann man auch so hören, ohne dabei an den Film zu denken. Ja, das finde ich auch. Ja. Finde ich. Also es ist ein cooles Lied. Ja, und es ist so ein Lied, wo man so mitwippen kann und will und tut. Also es ist cool. Es ist ein cooles Lied. Und es bestärkt mich nur darin, dass ich den Film eigentlich wirklich mal schauen will. Ja, ich muss nur das irgendwie organisieren, dass ich zu dem komme. Witzigerweise, obwohl oder vielleicht gerade weil er so überzeugend diese Leiche spielt, eine der besten Performances von Daniel Radcliffe. Also er schafft es sehr gut, gleichzeitig tot auszusehen, aber so, dass man schon denkt, er ist vielleicht doch lebendig, so wie der Hauptcharakter die ganze Zeit ihn halt so als Freund sieht. Ja. Das muss man auch erstmal schaffen. Ja. Ja, also ich hab den Film ja auch gesehen, ich fand den auch, also es ist auf jeden Fall mal was anderes, weil halt gerade, es ist halt so ein bisschen abgedrehter Humor, aber auf jeden Fall sehenswert. Also falls ihr mal irgendwie in Versuchung kommen solltet, mal einen Film zu schauen, habt ihr ja neben der Top 5 jetzt noch eine weitere Empfehlung, die ihr mal anschauen könnt. Ein Supplement. Ja, du kannst dann in 2 Jahren noch mal fragen, ob ich die geguckt habe, weil vorher schaue ich das nicht. Termine. Ja. Ja. Ja, immer die Podcast-Aufnahmen, ne? Das ist dauert, ja. Ne? Dauert. Ja, wenn man so einen Erfolgspodcast hat und dann ja. die ganze Fanpost. Die muss ja auch bearbeitet werden, ja. Stimmt. Ja. Mhm. Wie läuft es eigentlich? Wie viele Zuschriften habt ihr bekommen, als ihr gefragt habt, wie viele Leute euch kennen außerhalb der Du, wir haben aufgehört zu zählen. Wir sind immer noch nicht fertig mit Beantworten. Oh, ja. Okay. Ja. Und war jetzt schon fast 10 Folgen her, oder? Also, ja. Ja. Ich kann mir nur vorstellen, dass die Leute alle sich vertippt haben bei der E-Mail-Adresse. Weil irgendwie sind die Sachen immer noch nicht angekommen. Ja, ich kenne das Gefühl, weil ich sage nur stimmt. Immer ärgert mich, wenn so eine E-Mail nicht anguckt. Deswegen schicke ich E-Mails auch grundsätzlich als Einschreiben. Einfach. Ja, ich finde auch, das sollte man wirklich häufiger machen, ja. Weil das ist so ärgerlich, wenn die verloren gehen. Ja. Oh, sie landen all im Spam-Ordner. Lieben netten Worte. Aber, ja, wenn ihr jetzt uns viel cooler findet als die beiden Jungs und zu uns rüberwechselt. Ciao! In unseren Podcast. Hört Folge N, oder? Dort haben wir den Aufruf gemacht. Ja, ich glaube schon. Aber wir wollen ja keine Hörer klauen, wir können uns ja Hörer teilen. Ja. Außer ihr hört diesen Podcast und ärgert euch die ganze Zeit, warum reden die so viel über Filme? Sag mal, was ist da denn los? Ja, okay, dann vielleicht. Ja, dann ist das vielleicht besser. Jetzt, wo du sagst, habe ich mich auch gerade gefragt, warum reden die so viel über Filme? Ich will endlich über Essen sprechen. Aber weißt du, was ich mich gerade frage, Maren? Hm. Was du denn für einen Track mitgebracht hast? Weil das kommt nämlich dein, komm, die Überleitung war schon, also ich habe schon schlechte. Die war super. Das stimmt. Die war super. Ja. Ich habe mich gerade gefragt, ist es auch möglich, dass ich euch den Track präsentiere und ihr danach ratet, was ihr glaubt, woher der sein könnte? Oh ja, das können wir machen. Also wenn da nicht in dem YouTube-Link steht? Nee. Oh, okay. Ich glaube nicht. Okay. Ja. Ich hoffe, das ist überhaupt das richtige Lied. Aber ja, ich glaube schon. Ihr dürft nicht in die Kommentare gucken. Okay. Ihr müsst schwören, dass ihr nicht in die Kommentare guckt. Ja, okay, ich gucke nicht in die Kommentare. Ich schwöre auch. Wobei, vielleicht ist es auch... Okay, dann bekommt ihr jetzt das Lied. Moment. Und danach können wir... Raten. Ich liebe Raten, ich liebe Quizze. Ihr dürft jetzt nicht vorher schon was sagen, okay? Hä, wieso? Okay. Okay. Alles klar. Ja, dann hören wir da jetzt mal rein und anschließend gucken wir, ob Tim und ich den kennen und besprechen das. Ich bin yes. auch. Und Saskia noch. Auch. Ach so, du willst auch mitraten? Ich dachte, ihr habt euch ausgetauscht, dass ihr das... Nein. Nee, sie weiß. Okay, ja dann... Na, wobei, sie hat, glaube ich, eine Vermutung. Aber ja, okay. Ihr dürft. Genau, dann raten wir zu dritt und hoffen, dass wir auf den Film kommen werden. Von daher, bis gleich. Gut, bis gleich. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. Also ich kann schon mal so viel spoilern, es ist nicht der Film, der in diesem Video ist. als ich das angeklickt habe, dachte ich so, scheiße, das ist ja richtig dumm, aber das ist nicht der Film, der da gezeigt wird, den ich meine. Wisst ihr es? Ihr dürft raten. Wir dürfen raten. Wollen wir es auf 3 sagen? Soll ich erst mal sagen, was wir überhaupt gehört haben? Oder nee, das hat ja derjenige jetzt auch gehört, ne? Der Zuhörer. Ja. Ja. Okay. Weißt du es denn, Tim? Wisst ihr es? Ich bin mir, also ja, ich weiß einen Film, wo es vorkommt und der fängt auch mit S an. Ja, dann wird das der wahrscheinlich sein, weil ich habe gerade überlegt, erstmal habe ich überlegt, als das Video gestartet ist, irgendwie Film Ben Stiller oder so, irgendwie so, was ist das denn sein? Ja, ich weiß sein? Nicht, warum der dem Aber Video der war ist. Da doch auch. Ben Stiller ist ja auch der im Video. Ja, genau, deswegen ja. Deswegen, yeah. Ach so, okay. Und du, Saskia? Ja, ich war auch am Überlegen, weil eben ich verknüpfe das Lied eigentlich nicht mit einem Film. Es ist so. Okay. Ja. Aber was meinst du denn? Ist der Anfang von Shrek, oder? Ja. Ja, ganz am Anfang, wo er. Vom ersten Teil von Shrek. Wo er in Schlamm duscht und sich mit Marvin die Zähne putzt und so. Fantastisch. Ja, genau. Ja, dieser Song ist ja irgendwie in den letzten Jahren aus dem Nichts irgendwie wieder zu einem riesigen Meme geworden, auch im Internet. Ich weiß nicht, genau. Warum. Vielleicht einfach, weil er so gut ist. Ich habe ehrlich gesagt fast mehr Lust, einfach nur über das Musikvideo zu reden, weil das so absurd ist. Definitiv. Genau, aber dieses Video, was da im Film läuft, ist aus dem Film Mystery Man. Okay. Habe ich noch nie in meinem Leben gehört, aber das habe ich mir eben noch mal kurz angeguckt und das ist nämlich ein Film mit Ben Stiller. Ach. Und das würde ja passen, dass die das dann quasi also, zusammen... Ja, also war der Song ursprünglich aus von was anderem und wurde ein Track nochmal benutzt vielleicht? Na, das Lied ist halt von 1999. Mhm. Shrek ist von 2001. Ja, okay. Und hier dieser Mystery Man ist von... Ja, der ist auch von 99. Es kann natürlich sein, dass der ursprünglich für Mystery Man gemacht wurde. Das liegt ja jetzt auf der Hand, also könnte gut sein. Ja, aber das weiß ich nicht so genau. Ich guck mal, ob irgendwas ist. Nee, ich sehe auch gerade nichts. Aber ich liebe dieses Lied. Ich liebe natürlich auch Shrek, aber ich liebe auch dieses Lied. Dieses Lied hat irgendwie auch einfach so ein... Also es ist sehr gut, aber irgendwie die komplette Art, auch wie das Video ist, hat so einen total trashigen Anteil auch. Ja. Irgendwie. Und ich weiß nicht, ich glaube, das macht es aber für mich noch besser. Ich finde das einfach alles so super. Ich hätte auch erst überlegt, ob das irgendwie so American Pie oder nicht noch ein Teenie-Film oder irgendwie sowas ist. Weil das ja, so ein richtig klassischer amerikanisches Lied, ne? Ja. Also so auch diese Band, wie die aussieht und so. Also es ist so voll amerikanisch einfach. Hast du den Film denn gesehen, Saskia? Schreck. Ja. Yay! Boah, also ich weiß zwar nicht, es gab wie viele Teile jetzt auch Schreck? Ich glaube, ich habe nur die ersten zwei gesehen. Gab es drei oder so? Nee, es gab mehr als drei. Nein, es gibt vier. Vier, okay. Okay, also ich habe auf jeden Fall nicht alle vier gesehen, aber den ersten und zweiten auf jeden Fall. Ja, und das startet halt direkt mit diesem Lied. Ja. Ich habe extra die Szene eben nochmal geguckt. Also es ist wirklich, es geht, dieses Märchenbuch geht auf, dann sieht man da Schreck, wie der... Ich glaube, auf Toilette ist oder so. Ja, er liest auf Toilette das Märchenbuch, genau, was am Anfang halt so von diesen Disney-Filmen so kopiert ist, dass so dieses Märchenbuch aufgeschlagen wird, so wie am Anfang von Don Röschen und so. Mhm. Genau. Und dann schlägt er es zu und dann geht auch die Klotür auf. Also was das heißt Klotür? Das ist so ein Holzkasten. Ja. Genau, so ein Plumpsklo. Und dann fängt dieses Lied an. Und ich glaube, es läuft sogar in voller Länge, wenn ich das richtig beobachtet habe. Ja. Also wirklich sehr, sehr lang, die Szene. Und ich finde, es macht einfach so gute Laune und man hat richtig Bock, den Film dann zu gucken, weil dieses Lied einfach schon so voll einen mitzieht. Es funktioniert auch sehr gut, um einfach von vornherein zu sagen, das hier ist eine Märchenparodie. Ja, genau. Mhm. Und nicht unbedingt, also kann man als Kind problemlos gucken, Shrek, aber der ist nicht unbedingt hauptsächlich für Kinder gemacht, glaube ich. Einfach, weil es ist auch sehr viel... Ebenen für die Erwachsenen dabei. Ja, sehr viele Parodien an Filme von Matrix zum Beispiel wird da drin parodiert an einer Stelle. Und, also gilt es jetzt, wenn wir Schreck geschaut haben, dass wir Matrix auch abhacken können? Nein. Nein, auf keinen Fall. Scheiße. Okay. Und meint ihr, wir verstehen Matrix besser dadurch, dass wir Schreck schon gesehen auf haben? Auf jeden Fall. Okay. Aber schöne Logik, die dahinter steckt, das gefällt mir. Das ist auf jeden Fall. Also in Matrix wird man ja gefragt, ob man die rote oder die blaue Pille nimmt. Und wenn man die grüne Pille nimmt, dann landet man in Schreck. Dann wird man zu Shrek. Ach, so läuft das. Wird man zu Shrek, genau. Ja. Nee, aber dass ich dich mal so über ein Musikstück, das in einem Film läuft, reden höre, hätte ich auch nie gedacht, Maren. Also von daher. Nee, ich auch nicht. Aber ich überrasche mich und dich immer wieder. Aber sag mal, Sebastian, der Film Shrek ist schon sehr gefährlich nah an einem Musical dran, oder? Nein. Wieso denn ständig Musik? In Shrek 2 wird sogar gesungen. Oh, oh. Er hat doch nur ironisch parodierend, oder nicht? Das ist egal. Nein, wird sich drüber lustig gemacht. Das finde ich gut. Das kann ich noch unterstützen, von daher. Also ich finde nicht, dass Shrek ein Musicalfilm ist. Ja, aber Shrek 2 ist das Ende von Shrek 2, wo I Need a Hero gesungen wird am Ende. Ja, da mache ich aus. Sag mal, das ist die beste Szene. Ja. Da checkt er dann wieder Fußballergebnisse. Wenn ihr, liebe Hörer, diese Referenz nicht verstanden habt, dann hört auch die andere Hälfte der Folge beim Sächsischen Meer. Genau, das wollte ich auch gerade sagen. Ich wollte auch gerade den Schwenk rüber machen zum anderen, weil du das ja extra mit dem Musical angesprochen hast. Das haben wir nämlich extra in der anderen Folge besprochen. Deswegen, um den Witz zu verstehen, müsst ihr auf jeden Fall beide Folgen an. Genau so, wie man Matrix besser versteht, wenn man Shrek vorher gesehen hat. Genau. Sehr gut. Ja. Genau. Da wir euch ja als Gast hier haben, oder als Gäste besser gesagt, haben wir uns noch überlegt, dass wir noch einen Track nehmen von den Filmen, die ihr bereits besprochen habt und fachmännisch analysiert habt, wie ich ja das ja von euch gewohnt bin. Ich muss mich immer zusammenreißen, nicht aufs Lenkrad zu hauen, weil ich höre euer Podcast immer beim Autofahren. Und wenn dann die Kategorie Filme, Serien, sonst was kommt und ihr dann fachmännisch euer Wissen preisgebt, dann ist das einmal eine sehr, ja, mir fällt gerade das richtige Wort irgendwie. Erleuchtend. Lehrreich. Horizont erweiternd. Um den Buchstaben S zu benutzen, ich nenne es mal stimulierend. Okay. Ja, genau. Und da haben wir uns überlegt, dass wir haben das ja schon bei euch gemacht und wollen das jetzt hier natürlich auch machen. Und zwar einen Track aus einem Film, den ihr bereits besprochen habt. Ich habe ihn leider schon im Vorfeld erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr ihn noch, ob du es überhaupt mitbekommen hast, Maren. Aber Saskia wird ihn wahrscheinlich. Also ich habe es vergessen inzwischen. Ich weiß es auch nicht, ob ich es gesehen habe oder nicht. Also ob ich es gelesen hatte. Ja. Ach doch, ich weiß es wieder. Doch, ja. Ach verdammt, okay. Ja, dann kannst du ja jetzt, dann hören wir uns jetzt das Lied an. Und dann kannst du ja mal gucken, ob du drauf kommst, woher dieses Lied kommt, Maren. Okay. Von daher viel Spaß und bis gleich. And always look on the bright side of life. Ah, doch, ich erinnere mich wieder. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten, and that's to laugh and smile and dance and sing. When you're feeling in the dumps, don't be silly chumps. Just purse your lips and whistle, that's the thing. And always look on the bright side of life. Das ist heute super an, vor allem, weil wir das unterschiedlich gestartet haben. Ja, wir haben es ja gerade schon beim Zusammenhören, hast du ja schon gesagt, dass du dich daran erinnerst, wo aus welchem Film der Track kommt. Von daher, deine Bühne. Ja, das ist natürlich von Das Leben des Brian oder Life of Brian. Und ich habe natürlich mitgesungen, weil der Text da angezeigt wurde. Angezeigt wurde, danke für das Wort. Gerne. Aber habe parallel auch immer die Kreuze vor mir gesehen, wie sie da hängen und alle so mit dem Kopf hin und her wackeln und das Lied singen. Sag mal, warte, das ist ein Film und die Schauspieler fangen plötzlich an zu singen. Ah, oh mein Gott. Jim. Was ist da denn los? Also ich bring mich auf. Ich glaube, es gibt eine Bezeichnung dafür, oder Tim? Ja. Das Genre ich glaub heißt? Musical, glaube ich. Ich glaube nicht, dass das Leben des Brian in das Genre Musical fällt. Nee, glaube ich auch nicht. Ja, gut, aber es hat einen Musical-Song. Es hat einen Song, einen finalen Song. Und die Leute springen da nicht auf. Ja, weil sie nicht können. Ja, die können nicht aufspringen. Die sind ans Kreuz gehangen. Natürlich springen die nicht auf und tanzen. Sie tanzen sogar. Sie nicken mit wippen mit ihrem Kopf nach rechts und links. Das ist alles. Ja, mehr können die ja nicht tanzen. Das ist für mich nicht tanzen. Für mich kein Musical. Für mich ist es auch kein Musical. Sehr gut. Vielleicht sollten wir nach dieser Folge die Podcast-Partner nochmal anders mixen. Ich bin immer für Partnertausch zu haben. Ja. Ja. Übrigens von Monty Python ist der Song und heißt Always Look on the Bright Side. Ja, es ist ein sehr schönes Lied und es ist auch ein sehr schöner Film. Ja, auch einer meiner Lieblingsfilme. Also ich könnte mir den noch irgendwie jedes Jahr angucken. Also von daher sehr. Zu Ostern? Ja, das ist verboten übrigens, ne? Offiziell. Nur öffentlich. Echt? Ja, natürlich. Da kommt ja nicht Sondereinsatzkommando durch die Tür, wenn du auf Netflix diesen Film anklickst. Wer weiß. Das, Kinos vielleicht dürfen den vielleicht halt ist er ja nicht verfügbar, wo es dann auf Netflix. Oh ja, das wäre natürlich gut. Das wäre gut, ja. Aber ich habe gerade mal gecheckt, ab welchem Alter der ist, weil der ist ab 12. Und ich habe den sehr, sehr früh geguckt. Mit 11? Weil das, glaube ich, mit 11,5. Wow. Weil das einer der Lieblingsfilme meines Vaters ist. Und dann hat er, ich glaube, er ist nicht genau, wie alt ich war, aber das war auf jeden Fall, bevor ich 12 war. Und ich habe das gar nicht verstanden, den Film. Ne? Ich fand das so verwirrend alles und ich habe es gar nicht gecheckt. Hattet ihr das nicht, du hast nicht letztens schon mal erzählt in eurem Podcast, dass du und deine Schwester irgendwas auch geguckt habt, wo ihr viel zu jung für wart? Ja, Titanic. Ja, genau. Weißer Hai. Das war bei euch zu Hause, ist das anscheinend so ein Ding, oder? Ich weiß auch nicht. Also wahrscheinlich wussten meine Eltern auch einfach nicht, ab wie vielen Jahren der Film immer so ist. Ich meine, Lebensblind ist jetzt auch nicht schlimm wahrscheinlich, wenn du es mit 10 guckst. Aber dann ist es wahrscheinlich so wie bei mir, dass du den Film einfach nicht verstehst. Ich habe es einfach überhaupt nicht gecheckt. Ich dachte immer so, warum heißt der denn? Ich dachte immer, Brian wäre Jesus. Und dann habe ich mich immer gefragt, warum heißt der Brian? Warum heißt der denn dann Brian? Ja. Ja. Also ich war, das ist übrigens ja. Tatsächlich was, die FSK hat ja eine Website, wo man zusätzlich zu diesen Alterseinstufungen immer noch so ein paar Sätze lesen kann. Worum geht's in dem Film und warum haben die den so eingestuft? Und das ist was die oft schreiben. Dass die oft schreiben, okay, der Film ist ab 6 freigegeben, aber könnte das und das könnte sein, dass Kinder es nicht verstehen und sowas. Das finde ich echt ganz cool, dass die das da dazu schreiben. Aber ja, wahrscheinlich war das vielleicht ein Grund, dass du einfach mit 12 noch diese ganzen Zusammenhänge nicht, oder so unter 12 das noch nicht so richtig verstehst, weil ich hab das dann später nochmal alles, also als ich älter war, geguckt und dann war es immer noch ein bisschen verwirrend, aber dann habe ich es verstanden. Ja, es sind auch einfach viele Gags drin, die glaube ich, ja, genau. wo man nicht rafft, dass da die Ironie hinter ist, wenn man da nicht irgendwie ein bestimmtes Alter hat, zum Beispiel an der einen Stelle, wo er irgendwie sagt, die Leute sollen ihm aufhören zu folgen, sie können alle für sich selbst entscheiden und alle rufen, wir sind alle Individuen. Muss ich aber auf jeden Fall nochmal gucken, weil es ist jetzt auch schon wieder relativ lange her, dass ich das letzte Mal geguckt habe. Ja, Dito, ich habe auch gerade wo ich jetzt das Lied gehört habe, habe ich auch gerade wieder Lust bekommen, das wieder zu gucken. Von daher packe ich mir den gleich auf jeden Fall nochmal auf die Watchlist von Netflix. Ja. Ich glaube, den gibt's ja da momentan, oder? Ich weiß es gar nicht. Ist mir noch nicht über den Weg gelaufen, aber kann gut sein. Es gibt ja auch sehr viele andere Streaming-Plattformen, zum Beispiel Amazon und Maxdome und Join. Ja. Ja, das stimmt. Das stimmt, Tim. Stimmt, Tim. Ja. Ich glaube, das war tatsächlich auch, ich habe den Film als erstes gesehen von so Monty Python. Ich habe dann noch so ein paar andere Filme von denen gesehen. Das ist der Sinn des Lebens und Die Ritter der Kokosnuss. Oh, auch herrlich. Aber den finde ich, glaube ich, echt am besten, weil der am meisten auch irgendwie eine Story hat. Andere Filme von denen sind einfach nur so eine Wüste Aneinanderreihung von Sketchen. Also hier. Wobei es natürlich die Ritter der Kokosnuss einen Charakter namens Tim gibt, was sehr gut Tim ist. Der Zauberer. Ja. Also ich finde beide vom Niveau. Also ich habe auch Sinn des Lebens, habe ich mir versucht anzugucken, aber irgendwie. Den habe ich irgendwann ausgemacht. Ja, der ist vollkommen wirr. Ja, aber so Ritter der Kokosnuss und Leben des Brian ist bei mir so auf einer Stufe. Sowohl von Witzigkeit her, als auch irgendwie von den Textzeilen, die ich mitsprechen kann, gefühlt. Also, ja. Nee, das sind beides sehr lustige Filme. Ist Saskia überhaupt noch da? Ich habe die gerade nur. Ja, ich komme dann wieder rein, wenn es um einen Film geht, den ich kenne. Hast du ihn noch nicht gesehen? Ach so. Nee. Immer noch nicht. Jetzt haben wir schon so lange drüber geredet, dass wir ja auch mal gucken können. Nein, ich meine, die haben ihn ja besprochen als der Buchstabe B. Ach so. Nee, nein, L. Ja. Oh, L? Okay, da waren wir betrunken in Life Köln. Life of Brian. Ach, das war Life in Köln, Life of Brian. Ja. Lol, habt ihr auch gar nicht gelallt. Nein, habt ihr. Wenn ihr wissen wollt, wie es sich anhört, wenn Maren und ich trinken. Immer wieder so ein bisschen Werbung einschreuen. Einfach wirklich. Mach so gut. Ja. Danke. Das Schöne ist, der nächste Punkt, den wir hier aufgeschrieben haben, ist ja hinweisend darauf, dass wir noch mehr Sachen gehört und noch mehr gequatscht haben in eurem Podcast. Aber das brauchen wir jetzt nicht mehr machen. Nee, das haben wir ja schon ordentlich dreimal gemacht. Ja, genau. Ich glaube auch, die Leute haben es verstanden. Ja. Ja. Es gibt noch einen anderen Podcast, aber ihr bleibt trotzdem hier. Ja. Ja. Und jetzt? Jetzt? Ja, ich glaube. In dem Song singen sie ja ganz am Ende, wo sie noch in Endless Life Always Look on the Bright Side of Life singen, sagt er ja irgendwas von wegen It's the End of the Film, weil da schon der Abspann läuft. Und jetzt ist das Ende des Podcasts. Oh! Genau, das Ende unserer ersten Crossover-Folge. Vielleicht machen wir das ja nochmal. Wir haben jetzt auf jeden Fall. Ist das eine Drohung? Nein. Das ist ein Angebot. Hallo, was sind so aggressiv? Wir hatten so eine schöne Stimmung. Es war nicht aggressiv, es war beängstigend. Beängstigend? Ich habe keine Angst bei mir. Es ist schon spät, ne? Normalerweise schlafe ich jetzt schon. Okay. Ja, das ist. Ja, wir haben jetzt lange aufgenommen. Nein, auf jeden Fall wollte ich sagen, dass es mir sehr viel Spaß gemacht hat, also es eine sehr schöne Runde war. Und hoffe, dass wir das mal irgendwann nochmal wiederholen werden. Vielleicht dann diesmal andersherum, dass wir anstatt über Film, Soundtrack zu reden, dann mal euren Stadt, Land, Fluss quasi, wie heißt es denn, Modus oder euer Modell, sag ich mal, euer Stadt-Land-Fluss-Modell mal ausprobieren werden. Konzept, ja. Genau, das war das Wort. Danke. Und wenn ihr irgendeine Frage zieht, die nichts mit Filmen zu tun hat, dann werden wir völlig sprachlos da sein. Nein. Also ich freue mich da schon richtig drauf, weil, also falls wir es machen sollten, weil ich verrate immer jedes Mal, ich höre es ja wie gesagt beim Autofahren und ich rate immer direkt mit, wenn ein Buchstabe kommt, also beziehungsweise die Kategorie dann kommt oder Rubrik. Und wir hatten schon ein paar Überschneidungen, von daher. Oha. Ja. Ja, ich würde sagen, hiermit. Ich würde sagen, hast du dich Sebastian ist bereit für die Dating-App. Ja, ich glaube auch. Ja, Dating-Apps, da habe ich ja auch ein wenig Erfahrung. Da kann ich auf jeden Fall kann ich als Power-User testen. Sehr gut. Wir brauchen immer noch einen Entwickler. Ja, entwickeln nicht, kann nur testen. Ja, danke schön, dass wir zu Gast sein durften. Ja, es war sehr schön bei euch. Ja, danke, dass wir zu Gast sein durften bei euch. Auch wenn ihr keine Getränke angeboten habt. Genau, auch wenn wir am Ende da so ein bisschen rausgeworfen worden sind. Aber dann können wir jetzt ja nochmal die Gelegenheit nutzen, um uns auch zu bedanken, dass wir bei euch zu Gast waren. Es war sehr schön. Ja. Es war sehr schön, ja. Jetzt dürft ihr uns rauswerfen. Okay, ja gut, dann. Genau, dann wünschen wir euch mit den beiden Folgen sehr viel Spaß. Ich hoffe, ihr hört das. Ja, jetzt ist ja zu spät. Wollte ich auch gerade sagen. Ach, stimmt, genau. Wir wünschen dir hartet ganz viel Spaß und wenn nicht, dann also verpisst Sie euch. Sind ja. Okay, Tim. Okay. Vielleicht brauche ich einen neuen Podcast-Partner. Die Hörer sind ja jetzt in einer Endlosschleife gefangen. Genau, stimmt. Genau. Also wenn ihr jetzt die Folge gehört habt, hört euch jetzt die andere auch an. Die Special-Folge. Folge F. Genau, so lange, bis der Handy-Akku leer ist. Bitte. Genau. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Normalerweise würden wir hier jetzt ankündigen, was das nächste Mal unser Thema ist, aber da wir die Folge, die vor dieser Folge erscheint, noch nicht aufgenommen haben, keine Ahnung. Also, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Tschüss. Bis dann. Ciao. Tschüss.